Wieso geht denn jetzt schon wieder diese komische Musik an? Ist etwa schon wieder Night of the Pots? Oh Mann, da sind ja noch ein paar Plätze frei, so vormittags. Dann sollten sich vielleicht noch ein paar Leute da eintragen. Das wäre mal eine Idee. Ich meine, was sollte man an einem 22. Juli im Jahre 2017 noch anderes vorhaben, als bei der Night of the Pots teilzunehmen? Egal ob als Hörer oder als Podcaster. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt auch ihr und werdet Teil von Night of the Pots. Mehr dazu auf raucherbalkon.de. Hallo zum Raucherbalkon. Ich habe gerade erfahren, der Girard ist wieder back to podcasting. Girard, es gibt eine neue Folge? Ja, freu dich doch nicht so früh, du hast es noch nicht gehört. Ach so. And the last unicorn. Oh, jetzt sind wir wieder beim Einhorn. Hallo erstmal. Ja, genau, wir haben nämlich noch die Dela hier. Wir haben uns nämlich gerade über Einhörner unterhalten. Was hast du gesagt? Veganer kaufen rosa Bratwürstchen oder was ist das für? Nein, ich hab jetzt irgendwie die Diskussion mit, ich weiß ja gar nicht, ob das ein Tweet war, den ich gelesen habe, aber so, dass Leute sich über Genfood und so ein Gedöns aufregen und darüber, dass es vegane Frikadellen gibt, aber rosa Einhorn-Bratwurst kaufen, die ja so natürlich ist. Ja, das ist doch in der ganzen Diskussion entstanden, wo es hier ging um das Urteil wegen veganen Käse und so weiter und so fort, dass man das nicht Käse nennen darf. Und da haben sich ja alle dran aufgegeilt. Und darüberhin ist dann eben so dieser Witz entstanden mit Leberkäse und so weiter und so fort. Aber diese Diskussion mit den veganen Ersatzprodukten, die hast du halt immer. Aber es ist halt lächerlich. Ja, die wirst du immer haben. Bei mich interessiert das Ganze im Endeffekt gar nichts. Ne? Das ist halt einfach. Du wirst aber immer einen findigen Rechtsanwalt finden, der dir wieder was in die Wiege legt und sagt, du musst das bezahlen, weil ich kann mich erinnern, ich weiß nicht gar nicht, ob ich es im Raucherbalkon schon mal erzählt habe, ich kann mich an eine Werbeanzeige erinnern, da hieß es, für ihre alte Möhre bekommen sie 5000 Mark oder Euro. Und da ist ein Rechtsanwalt hingegangen, hat denen eine Möhre auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, ich hätte jetzt gerne 5000 Euro Rabatt auf mein Auto. Ja, was meinst du denn, warum damals Obi so schnell die Werbung eingestellt hat, mit alles für ein Apfel und ein Ei? Naja. Und gab es nicht damals, ich glaube, das erste Mal, wo wir so einen Skandal hatten, früher in den 90ern, also Anfang, Mitte der 90er, hat doch Milky Way mal damit gehoben, das ist so leichtes Schwimmzucker und Milch oder irgendwas. Ja, genau. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass die da wirklich rechtlich irgendwie Ärger gekriegt haben, dass sie da einer drauf verklagt hat und die haben wirklich verloren in den USA. Echt? Krass. Okay, das ist natürlich auch, das stimmt ja auch vorne und hinten nie. Ne? Dann kann ich das nachvollziehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob es Milky Way war, aber ich glaube schon. Doch, aber Milky Way hatte war das da mal. Damals, ja. Das war so das erste Mal, dass das groß geworden ist, dass die mit diesen Werbeversprechungen böse, böse Baden gegangen sind. Ja, da war aber Milky Way, da hast du recht, ja. Ja gut, bei Werbung, da musst du auch immer echt aufpassen. Das ist ja wie bei den Podcastern, das ist ja auch so. Also da regen sie sich schon immer auf, wenn du Werbung machst. Das darfst du auch nicht mehr machen, habe ich jetzt gehört. Man darf jetzt keine Werbung mehr machen. Naja, also mal ganz ehrlich, ich meine, ich kriege ja nur jetzt auch, also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe bis jetzt sehr gute Resonanzen auf alles gekriegt, was ich so mache. Natürlich habe ich auch schon mal so einen putzigen Kommentar gehabt, wo sich einer über meine Stimme aufregt. Das sei ja auch gegönnt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist dummes Gelapp, das ignoriert man einfach, Ende. Ja, okay. Ich würde mir nie verbieten lassen, für irgendjemanden, den ich gerne höre, oder von dem ich viel höre, oder von dem ich auch nur denke, dass er für andere interessant sein könnte, da lasse ich mir doch nicht verbieten, Werbung zu machen. Nein, das ist richtig. Nee, aber es gibt ja, also ich meine, ich mache das ja auch mit Klaus zusammen, dass wir halt immer sagen, oh, wir freuen uns über iTunes-Rezensionen oder solche Geschichten. Und aber es fällt halt auf, dass das jetzt mittlerweile fast jeder macht. Und deswegen machen wir es jetzt nicht mehr. Ja, nee, ist halt einfach so. Und Klaus, und ja, man hat es ja gestern auch gesehen, und Klaus hat, glaube ich, auch gesagt, er hat jetzt 2 Jahre Werbung lang gemacht für Podcaster und er macht das auch nicht mehr. Ja, ich glaube auch, irgendwann bist du ganz schnell in dieser Schiene drin. Ne? Ich meine, ich bin da auch kein Freund von. Wenn man Neuempfehlungen hat, ja, gar kein Thema. Ich bin da aber persönlich auch kein Freund von, dass man jede Folge sagt, ja, und für mich kommt es irgendwie nach Bettelei rüber mit iTunes-Rezensionen, auch und schreib doch mal dieses und schreib doch mal jenes. Das ist richtig, klar. iTunes-Rezension, iTunes ist nun mal die, ja, sage ich mal so, die eierlegende Wollmilchsau, wo man so ein bisschen Platzierung drin hat und so. Und ja, und wenn man dann so wie Klaus und ich ist, also wir wollen ganz klar Millionär werden mit dem Podcast und deswegen brauchen wir ja. Nein, aber an der Stelle auch an euch beide nochmal und vor allem an den Klaus. Ich finde das großartig, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Ich kenne euch jetzt alle noch nicht so lange. Also nur mal so zur Erklärung. Bevor ich zum Potsdam kam, und das war eigentlich totaler Zufall, habe ich mit der ganzen Raucherbalkon und Pottwege-Geschichte und so weiter, ich hatte mit euch fast nichts zu tun. Also ich habe euch auch nicht großartig gekannt. Bei mir war es halt mehr oder weniger die Berliner-Szene so ein bisschen, mit der ich zu tun hatte. Okay. Und habe euch dadurch erstmal überhaupt kennengelernt. Und seitdem bin ich aber sehr, sehr dankbar, eben dass ständig irgendjemand irgendwelche neuen Sachen mal in den Raum wirft und bekannt gibt und so weiter und so fort. Weil nur dadurch, wie gesagt, können wir uns erkennen lernen. Und da sind massenweise tolle, tolle, tolle Sachen dabei, für die ich auch sehr dankbar bin und die auch mein Leben und auch das Leben anderer Leute besser machen. Und von daher an den Klaus, da wird sicherlich auch früher oder später nochmal nachhören. Ich danke dir ganz herzlich für die ganze Arbeit, die du die ganzen Jahre gemacht hast und natürlich auch euch beiden. Ich kann dir, Dela, ich kann dir sagen, der Klaus wird das mit Sicherheit nachhören, weil Klaus wird diese Folge schneiden. Hallo Klaus. Hallo Klaus. Ja, nee, ist richtig, nein, ja, man muss dazu sagen, klar, Raucherbalkon, eigentlich wäre es schade, wenn jetzt so ein Projekt wie Raucherbalkon stirbt oder so. Raucherbalkon bettelt auch nicht nach iTunes-Rezensionen. Und wie gesagt, wir machen das jetzt auch nicht mehr. Und Klaus macht jetzt, hat auch für sich gesagt, er möchte keine Werbung mehr machen, weil ich hab mich mit ihm darüber unterhalten, weil im Endeffekt derjenige, der Podcast hört, hat sie in seinem Podcatcher. Der guckt nicht, oh, was hört jetzt Klaus? Gibt's eine neue Folge? Das ist Blödsinn. Ja, klar, wenn Klaus jetzt neue Dinger rausgehauen hat oder so, aber da ist man auch ganz ehrlich, da hörst du ein, zweimal vielleicht rein, dann ist es auch nicht dein Ding. Und man hat auch einfach nicht die ganze Zeit, so viel Podcasts zu hören. Ich schaffe ja noch nicht mal meine Podcasts zu hören, die ich in meinem Podcatcher habe. Und das sind gerade mal 30 Stück. Also da muss ich sagen, ich bin da wahrscheinlich auch ein Extremfall. Also meine Statistik in Podcast Addict, die willst du, glaube ich, nicht sehen. Aber liegt halt vor allem auch daran, dass ich auch ganz extrem viele lange Podcasts drin habe. Also so Vogonen und so weiter, die dann teilweise über 5 Stunden senden und solche Scherze. Also meine Statistik ist da schon mal noch eine ganz andere. Aber ich hatte halt auch die letzte Zeit, beziehungsweise die ganzen letzten Jahre, ja den in Anführungsstrichen Vorteil, ich musste halt nicht arbeiten gehen oder irgendwas. Das heißt, ich saß den ganzen Tag hier und hab gehäkelt und hab nebenbei Podcasts gehört. Also es war halt wirklich komplett mein Fernsehersatz. Jetzt mittlerweile ist es auch ein bisschen zurückgegangen, aber also ich sag mal so, man kann das ja sortieren, aber damit man eben sortieren kann, was man regelmäßig hört oder nicht, muss man halt die Leute auch erstmal kennen. Aber ich verstehe auch wirklich eure Entscheidung, dass ihr sagt, nee, wenn dann hier von allen Seiten Gemotze kommt, dann will ich das auch nicht unbedingt, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Na, Gemotze kommt's nicht, nein. Das ist alles im Positiven, aber es ist halt einfach, wo man einfach sagt, man muss Sachen halt mal einfach verändern oder so. Ich meine, keiner weiß jetzt auch, wie es mit dem Raucherbalkon weitergeht. Also klar, wir sagen immer auf dem Balkon oder so. Klaus war gestern über eine Stunde hier auf dem Raucherbalkon. Es kommt ja keiner mehr vorbei. Sicherlich, wir haben schon mal so geungt. Ja, es ist Sommerloch, aber das Sommerloch in der Pott-WG ist ziemlich groß und ziemlich lang. Also so ungefähr seit Herbst. Also, und das Problem ist halt, wenn hier keiner herkommt, ja, also ich meine, ich habe mit Gerard schon aufgenommen, wenn Klaus mal da ist oder so, aber es kam länger nichts. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Das ist auch egal. Eigentlich ist das ja auch eigentlich hier Pott-WG einfach nur schnacken oder so. Ich mach's halt einfach so, wenn ich hier bin oder mit Gerard bin. Ich nehme dann einfach was auf, dann haben wir eine Raucherbalkon-Folge, wenn Klaus auch da ist. Man kann ja auch einfach hierher kommen und sich einfach so unterhalten oder so. Aber du hast ja gerade gesagt, irgendwer hat sich lustig über deine Stimme gemacht. Ich weiß jetzt nur vom Hörensagen, das ist eine Krankheit, richtig? Genau, also das ist halt, also das ist einfach nur das Symptom der Krankheit. Also nicht die Stimme selber ist das Problem, sondern ich bin halt aufgrund meiner Glasknochenerkrankung kleinwüchsig. Das heißt, ich bin halt nur 1 Meter groß und dementsprechend mangelt es natürlich auch extrem an Resonanzkörper. Und das hört man dann halt auch an der Stimme. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das war mal ein Bekloppter, der da einen Kommentar geschrieben hat. Und das war auch niemand, den wir irgendwie kennen, also auch weder den ich kenne, noch der jetzt aus der Podcaster-Szene generell kommt. Im Gegenteil, die haben sich da alle sehr drüber amüsiert bis ereifert, weil ich mir dann natürlich auch nicht habe nehmen lassen, entsprechend freundlich und kundenorientiert darauf zu reagieren. Ja, das hast du sehr gut gemacht. aber sagen wir mal so, also das ist halt einfach sowas. Bloß ich lasse mir weder durch meinen Dialekt noch durch meine Stimme den Spaß an der ganzen Sache versauen. Und wie gesagt, wer sich das nicht antun will, den kann ich vollkommen verstehen. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber der soll dann halt einfach was anderes hören. Dafür habe ich ja eine Empfehlungsliste auf meiner Seite, wo alle eure tollen Projekte mit drauf sind. Und von daher, das nehme ich mir jetzt nicht unbedingt sehr zu Herzen und das solltet ihr dann auch nicht. Nö, um Gottes Willen. Aber gut, ich meine, darf man fragen, wie alt du bist? Ich bin 28, aber du darfst mich gerne immer alles fragen. 28? Ja, süß, ja, okay, also... Wir sagen jetzt mal so, Gérard, wenn jetzt irgendeiner gesagt hat, er möchte jetzt diese Stimme von der Dela nicht hören, hat abgeschaltet, euer Handy wird sich morgen automatisch deshalb zerstören. Genau. Wir haben jetzt ein Virus hochgeladen hier mit dem Ding. Ja, ich habe gehört, Potsdok, das schaffe ich dies Jahr leider nicht, aber du bist die Häkel-Omi, ne? Genau, also ich kann es noch nicht ganz hundertprozentig sagen. Ich habe mein Ticket schon und ich habe auch dieses Mal den Urlaub jetzt schon eingereicht. Das Problem war, dass ich vor einem Monat erst erfahren habe, dass ich überhaupt jetzt eine Arbeit habe. Das heißt, ich konnte den Urlaub vorher noch gar nicht einreichen, weil ich noch nicht wusste, dass ich welchen brauche. Aber es sieht gut aus, dass alles genehmigt wird und dann kann ich auch auf jeden Fall kommen. Und ich werde auch wahrscheinlich wieder einen ganzen Sack voll Plüschis mitbringen. Und dann werden wir mal sehen. Eventuell bringe ich sogar ein bisschen Wolle mit und wer dann Lust hat, der kann sich gerne von mir dann live das beibringen lassen, wie er sein eigenes Maskottchen oder Logo oder was auch immer er haben möchte, dann häkelt. Ach du Gott. Wäre ein Versuch wert, aber das ist bei mir wahrscheinlich vergebene Mühe. Ja, ich kann terminlich leider nicht Potsdok kommen. Ich wollte es auch irgendwie mal probieren. Ich werde es auch terminlich wahrscheinlich nicht zum Bob schaffen, weil ich da Praktikum gerade habe. Moment, oh. Ist halt ganz dumm. Ich habe 4 Wochen Urlaub und mache fast von den ganzen 4 Wochen mache ich Praktikum. Ich bin jetzt gerade, mache jetzt, ja, 2 Wochen OP. Die sind definitiv weg, die 2 Wochen. Ich bin also jeden Tag Dr. Brinkmann. Ich stehe am Tisch und operiere, hätte ich bald gesagt. Dann musst du aber schön langsam anfangen mit deiner Schwarzwaldklinik-Karriere, ne? Das ist doch schön klar. Ja, also erstmal muss ich so gut aussehen wie sag's mal einfach so wie ich. Sagst du einfach. Wie Gérard Sascha Hehn. Ich kann dir auch einen original Sascha Hehn Tanga häkeln, wenn du das nicht wusstest. Oh. Nee, nimm Borat Tanga, sieht geiler aus. Oh nee, oh, wer soll denn das anziehen? Wer soll sich das angucken? Ja, angucken keiner, aber anziehen sollst du das. Oh, Hilfe, du. Ziehen sie ich alle. Ich brauche nur deine Größe, das kriegen wir alles hin. Ne, zu klein. Kennst du eigentlich das, wie heißt das Häkelschwein? Kennst du das eigentlich, Dela? Natürlich, also den Account selber kenne ich. Mit dem Menschen, der den Account betreibt, habe ich allerdings noch nicht irgendwie jetzt so was zu tun gehabt, großartig. Aber natürlich kennt man die. Ich muss das mal rauskriegen. Ich meine nämlich, der kommt bei mir an 2 Ortschaften weiter. Ich meine, das Häkelschwein kommt aus Göttingen, meine ich. Aber an dieser Stelle nochmal in besten Gedenken an die Häkelschwein-Oma, die das ja eigentlich erfunden hat. Die lebt ja leider nicht mehr. Die lebt leider nicht mehr und er hat quasi einfach nur das Erbe weitergetragen und das finde ich sehr schön. Ja, das war, ich glaube, das war seine Oma, ne? Genau, so wie ich das verstanden habe, war das seine Oma und die ist dann irgendwann gestorben und er hat einfach das als Erbe weitergetragen. Jawohl. Hast du auch eine Oma, die häkelt, Vera? Nee. Ich glaube, sie kann. Doch, ich glaube, sie kann es, aber. Boschi-Mützen. Ja, aber Eierwärme oder so. Geh mir weg mit diesen Mützen, das ist die größte Pest auf dieser Erde, ganz ehrlich. Ja, aber das, die Boschi-Mützen, das sind die Einhorn-Bratwürstchen der Häkelindustrie. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist wirklich eine absolute Krankheit. Vor allem, wenn man diese Wolle, also die ist an sich ja nicht verkehrt, aber erstens ist sie schweineteuer und zweitens ist die die Hölle zu verarbeiten. Da kriegst du eine Meise, weil das alles so kleine einzelne Fäden sind. Und wenn du dann ein kleines bisschen Grobmotoriker bist, dann zerflattert dir der ganze Rotz, ohne dass du in irgendeiner Form mal vorwärts kommst. Das ist ganz schrecklich. So, dann jetzt kriegst du erstmal einen Auftrag. Jetzt kannst du dir mal Gedanken machen. Jetzt kannst du mal ein Einhornhäkelschwein häkeln. Ein Einhornhäkelschwein? Ja, das ist eine super Idee. Meine Tochter würde sich freuen. Ein Einhornhäkelschwein. Also, solange es nicht unbedingt so original wie das Originalhäkelschwein sein muss, weil ich nicht noch Anleitungen häkeln kann. Nein, wichtig ist, sollte aussehen wie Schwein und sollte halt so regenbogenfarbenmäßig wie ein Einhorn sein. Das wäre cool, geht das? Kann man ja, das kriegen wir hin. Möchtest du nur das Einhorn in regenbogenfarben oder möchtest du, dass das ganze Schwein regenbogenfarbig ist? Ich weiß gar nicht. Wie sieht Girard? Nee, ich fände es viel geiler, das Schwein einfach in rosa und einfach nur dieses derbische Horn in regenbogenfarben. Finde ich viel geiler. Hat irgendwas. Gut, kriegen wir hin, schreibe ich mir auf. Ja, ich habe noch was für Klaus, warte. Wir haben Folgentitel, das Einhornhäkelschwein. Einhornhäkelschwein. Ja, aber an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr zum Potsdam kommt und vorher noch kein Plüschi oder sowas von mir gekriegt habt und ich habe euch aus irgendeinem Grund noch nicht auf dem Radar, aber ihr wollt gerne sowas haben, dann schreibt mich einfach an. Ne? Ich mache das, wie gesagt, kostenlos. Ich freue mich immer, wenn ich euch noch eine Freude mit sowas machen kann. Sagt mir einfach über Twitter oder sonst was Bescheid. Ja, ich winke schon mal. Ja, ich lasse mir was einfallen. Klaus und ich, wir brauchen, hörst du den Podcast von Klaus und mir, den Face of Death? Natürlich. Wir brauchen bestimmt irgendwas Blutiges. Ich lasse mir was einfallen. Der Potsdok wird, wie gesagt, bei mir einfach nichts. Ein blutiges Häkel, Einhornschwein. Ja, das ist ja nicht schwer. Da häkelst du das Schwein mit dem Horn, wo kommt das Horn rein? Nicht mit dem Horn, sondern einfach nur mit der Axt vorne im Schädel drin. Naja, man könnte ja einfach quasi so schlaraffenlandmäßig ein geflügeltes Schweinchen mit dem Messer schon im Rücken machen. So, ich hoffe, das hören keine Kinder. Gehst du Kinder. Guck mal, Kinder, wir haben was ganz Neues. Das ist das Einhornhäkelschwein. Es hat einen Ackerbeil im Kopf. Einhornhäkelschwein, Face of Death Sonderedition. Ach, um aber noch mal ganz kurz aufs Thema zurückzukommen, weil wir vor uns hatten, wegen dem Raucherbalkon, das hier wenig los ist. Ich weiß jetzt nicht, weil ich erklärt das am besten auch noch mal, wie man hier drauf kommt. Weil ich habe nämlich, wie gesagt, heute ist das erste Mal in meinem Leben Teamspeak in Benutzung generell. Und das ist nur deswegen entstanden, weil wir gestern eine Aufnahme machen wollten und unser Skype lustige Eichhörnchengeräusche gemacht hat. Und da sind wir dann als Reserve eben hierher umgezogen. Ich wäre aber sonst auch nie auf die Idee gekommen, dass ich euch da über Teamspeak und sonst wie kontaktiere. Ja, geht ja Teamspeak oder geht ja auch Ultraschall Reaper Studio Link. Ja, ist ganz einfach. Raucherbalkon haben wir schon 100-mal erzählt. Geht einfach auf die Internetseite www.podwg.de und dort gibt es eine Bauanleitung. Achtung, Klaus, bitte Link einfügen. Gibt es den Link, wie man auf die Pott-WG kommt und dort gibt es halt diverse freie Räume, wie das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer, das Klo und auch den Raucherbalkon. Eigentlich, das darf man gar nicht erzählen, wir machen eine Raucherbalkon-Folge, wir sitzen heute im Arbeitszimmer. Ich wollte gerade sagen. Aber das hat ja auch einen Grund, wir haben uns ja im Vorfeld lange darüber unterhalten, dass wir architektonisch das Einhornhäkelschwein hier entwickeln, deswegen sitzen wir im Arbeitszimmer und haben das jetzt erarbeitet. Nee, und da sind ganz viele freie Räume, da könnt ihr einfach reingehen und wenn ihr wollt, könnt ihr eine Folge aufnehmen und wenn er sagt, ihr wollt die für den Raucherbalkon machen, schickt sie dem Klaus oder schickt sie mir und dann werden wir sie weiter bearbeiten. Das funktioniert leider nicht. Das kriegt keiner hin, weil die Leute immer alle denken immer, Klaus oder hat die irgendein, muss da sein. Das geht leider nicht. Aber normalerweise hättest du sagen können, Dela, komm, triffst dich mit deiner Freundin oder mit deinen ganzen Häkelschweinen und nimmst eine Folge auf. Das würde gehen. Ja, und wie gesagt, ich kann euch auch nur sagen, wenn ihr da noch ein bisschen scheu seid und Angst habt und so weiter, erstens, die beißen alle nicht. Die sind alle ganz lieb. Ich habe sie schon mehrheitlich kennengelernt. Und ich bin selber der größte Technik-Noob auf dieser Erde und ich bin auch nicht beschimpft worden. Also traut euch, habt keine Angst. Ist ja, alles ganz toll und ganz lieb. Es sind ja auch einige Podcasts über diesen Raucherbalkon entstanden. Ein Podcast, da haben wir hier, das ist der Gérard. den würde es nicht geben, wenn er, das heißt, na gut, eigentlich bin ich ja schuld, ich habe Girard ja zum Geocaching-Podcast geschlagen, aber dann ist er natürlich auch hier aufgeschlagen. Ich glaube, der Ralf vom Nebensprechen, der war auch mal anwesend hier. Ich sah, der war, ist glaube ich auch hier irgendwie rüber entstanden, meine ich, ne? Das ist ja, genau. Ich weiß gar nicht, was noch so war. War noch der eine oder andere. Warte mal, hilf mal, wer war denn dann noch so? Außerdem ist die Pott-WG verantwortlich für einen der heftigsten Nachtkrämpfe, die ich jemals hatte. Nämlich wegen des Golf-Podcasts, den es hier gibt. Ja. Wie, du kleine weiße Sau, glaube ich. Und so. Ja, da haben wir uns, alle sehr, sehr drüber amüsiert, aber irgendwann hat der liebe Raiden hier mal aufgeräumt. Und aber immer wenn wir hierher gekommen sind und haben immer geguckt, so wie der Raum heißt, flieg, du kleine weiße Sau. Ja, das hatte was. Ja, aber ja, wie gesagt, hier kann jeder machen, was er möchte, tun und lassen. Also klar, keinen beleidigen. Aber ja, dann haben wir ja den nächsten Night of the Pots am 22. Da haben wir jetzt auch ein bisschen mal den Sendeplan zusammengeschrumpft, weil auch da ist podcastmäßig sehr, sehr rückläufig geworden. Also die erste Night of the Pots war schnell besetzt, die zweite und dritte, die war richtig schnell besetzt und auch mit ganz, ganz vielen neuen Podcastern. Und ja, jetzt die vierte auch mit ganz, ganz vielen bekannten alten Gesichtern, aber es waren halt noch sehr, sehr viele Sendeplätze frei in den Morgenstunden und die mussten dann leider kürzen. Gut, es ist Sommer, es ist Urlaubszeit, morgens um 10 anfangen zu podcasten, ist jetzt auch vielleicht nicht jedermanns Sache, vielleicht eine unglückliche Zeit, aber wir haben das ja auch irgendwie zeitmäßig halt mal ein bisschen in den Tag gezogen, weil die erste Night of the Pots, die ging ja bis morgens um 5:30, 6 und da waren Klaus und ich richtig fertig. Deswegen haben wir die jetzt ein bisschen verkürzt. Ich geht, glaube ich, von 1:30 bis abends um 23 Uhr und ja, wer noch dazu stoßen möchte, kann sich natürlich auch bei uns melden. Aber das haben wir, glaube ich, schon 100-mal gesagt, aber es kam nichts mehr. Habt ihr denn irgendeine Form von Anmeldeschluss? Anmeldeschluss geht quasi bis zum 22. Also wenn da noch einer sagt, ich möchte jetzt, dann muss er natürlich das nehmen, was kommt. Also ich meine Ende 23 Uhr, dann muss er hinten dran. Oder er sagt, er würde vorne morgens eine halbe Stunde vorher machen. Das würden wir auch noch machen, das ist kein Problem. Das Einzige, und das werden wir diesmal auch ganz rigoros durchziehen, ist, in 4 Tagen ist Abgabe für irgendwelche Intros oder irgendwelche Sachen, die man einspielen möchte. Wir haben auch den einen oder anderen Podcaster, der gesagt hat, ich nehme eine halbe Stunde auf und das könnt ihr abspielen. Aber ich muss sagen, bis dato ist heute noch nichts eingetroffen. Und wenn einer am 9. Juli eine Audiodatei schickt, dann hat er Pech gehabt. Die Leute hatten über ein Vierteljahr Zeit, Intros oder so zu schicken. Hat keiner gemacht. Muss dann jeder selber einspielen. Also wir können das einspielen, aber wenn einer sagt, er ist Technik-Noob oder hat keine Ahnung davon, weiß nicht, wie es geht, ja, Pech. Also ich meine, 3-4 Monate Zeit sollte man mal hinkriegen, so ein 20-Sekunden-Schnipsel loszuschicken, denke ich. Ja, also ich denke, das wird schon noch werden. Das wird alles wird gut. Ihr müsst ein bisschen ruhiger werden. Alles wird gut. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Projekt. Und ich höre es auch immer sehr gerne. Ich komme bis jetzt noch nie dazu, das Ganze wirklich so zu hören, wie es dann gesendet worden ist. Aber ich habe mir die letzten paar Male dann immer eben im Nachhinein angehört. Und auch da waren immer mindestens 2, 3, 4 Folgen dabei, wo ich von den entsprechenden Menschen noch nichts gehört hatte. Und das ist immer ein sehr schöner Querschnitt. Das finde ich wirklich klasse. Ja, weil da ist wirklich also alles dabei. Von wir hatten Sportpodcast, Wissenschaftspodcast, Geocaching-Podcast, Essen hatten wir auch schon. Was weiß ich da? Also es ist ja quer durch den Garten. Dann hier, wie heißt diese schlechte Science-Fiction-Serie? Irgendwas mit. Ach, du meinst Babylon 7 war, ne? Ach ja. Entschuldigung. Entschuldigung, Sascha, war Babylon 5. Bibel TV, ja. Bibel TV. Jetzt Babylon 5 auf Bibel TV. Ja. Eigentlich wisst ihr, was noch fehlt. Kennt ihr noch den frühen Trommeln für den Weltfrieden? Ja, das kennen wir noch. Eigentlich müsste man doch darüber auch nochmal einen Rewatch machen und einen eigenen Podcast dazu. Ich glaube, aber am besten entweder besoffen oder anderweitig angeheitert. Also besoffen können wir. Na, das kriege ich hin. Ja, nee, aber ich freue mich. Grau Rat ist, glaube ich, das erste Mal dabei. Da freue ich mich. Also Babylon 5 Podcast. War der nicht letztes Mal auch dabei? Weiß ich nicht. Der graue Rat? Ich bin mir fast sicher. Doch, du hast zuerst Babylon 5 und dann kam irgendwie danach der nächste, die sich gegenseitig gedisst haben. Wenn mich alles täuscht. Sascha Erle hat ja so viel. War der nicht mit seinem Sirenen-Podcast da? Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Ich finde schön, dass der graue Rat da ist, weil ich brauche auch mal eine halbe Stunde Pause bei dieser Night of the Pots. Und das ist nämlich genau die halbe Stunde Pause. Ja, ist ja so. Ich muss Kaffee trinken, ich schneide nebenbei die Podcasts. Da kann man Pause machen, kann man ausschalten, kann man ganz ruhig entspannen. Sascha ist nett, der hat mir mal ein Liedchen gesungen. Ich weiß, der kann auch Gitarre zupfen, wie der Klaus, ja. Ich finde das ja sowieso unglaublich genial, dass ihr alle so musikalisch seid. Ich hab da ja gar nichts davon weg. Ja, Momentchen mal, hast du die letzte Folge vom Backhaus-Kasse, die vorletzte Folge angehört, wo ich Gitarre gespielt habe? Ja, das ist alles andere, nur nicht musikalisch. Ja gut, aber du kriegst da ja wenigstens Töne raus, ich ja nicht mal das. Na, also musikalisch sind wir irgendwie, also außer die Backhaus-Familie ist noch, der Bob ist noch musikalisch, der kann singen, der kann Schlagzeug spielen, glaube ich. Ja, Sascha spielt Gitarre. Ja, dann der Michael von My Life and Me, der hat ja hier seine lustige Trommelbox, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir noch den Oboman, der spielt Mundharmonika. Genau, Mundharmonika. Der Oboman spielt Mundharmonika. Nee. Mundharmonika, das habe ich übrigens auch hier liegen. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, die mal sinnvoll einzusetzen. Weil ich habe ein bisschen Skrupel, meine Nachbarn zu quälen. Aber ich habe ein ganzes Set Mundharmonikas da und werde die irgendwann mal zielbringend einsetzen. Und sei es nur, um Menschen zu nerven. In welchem schönen Bundesland wohnst du? Ich bin jetzt in NRW. Ich wohne in Essen. Das ist eine Stunde von mir. Ja, in Essen. Dann solltest du vielleicht mal, wenn du nach Bayern kommst, solltest du mal auf ein Konzert von Klaus sein Soulman gehen. Der zweite Sänger oder erste Sänger. Ich weiß gar nicht, wer da der erste Sänger. Der spielt Mundharmonika. Das weiß ich. Das habe ich gesehen. Live. Ja, Bayern wäre halt früher vor Bayern noch leichter erreichbar gewesen. Ich meine, ich habe es jetzt bis in der Heimat ungefähr 550 Kilometer. Früher waren es halt so bis nach Hof ungefähr eine halbe Stunde. Ja, gut, ich meine, es ist klar, Bayern ist ja auch jetzt schwer erreichbar. Seitdem sie da die Wassergräben rumgezogen haben, ist das nicht mehr so einfach, nach Bayern zu kommen. Wassergräben? Muss ich jetzt mein Wobo zum Amphibienfahrzeug austauschen oder was? Ja, ich weiß nicht, wie breit die sind, die Wassergräben, die um die bayerische Landesgrenze gehen. Nein, aber wie gesagt, ich finde das echt klasse, weil von Musik habe ich so gar nichts weg. Also ich habe eine große Schwester, die kann auch relativ vernünftig Gitarre spielen, aber bei mir ist da irgendwie alles verloren gegangen. Bei mir hat schon immer meine Musiklehrerin den über den Kopf angeschlagen, wenn ich irgendwelche Lieder auf Zensur singen musste oder so in Elend. Ich weiß nicht, hattet ihr das in eurer Schulkarriere auch? Habt ihr das auch so gehasst? Also singen, warte mal. Also ich weiß nicht, also ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter dazu, aber bei mir hieß das, es gab Musikunterricht und ich kann mich erinnern, gesungen haben wir, glaube ich, früher nur in der Grundschule, aber sonst und späteren, wir mussten dann irgendwelche Musikstücke auseinanderpflücken und so ein Kram. Und aber irgendwann hatte ich eine junge Musiklehrerin bei mir, die hatte ich als Musiklehrerin. Und ja, die hat da echt Pfiff reingebracht in diesen Musikunterricht. Und irgendwann sagte sie, ich verlasse die Schule und wieso? Und dann spielte sie uns ein Musikstück vor und sagte, das habe ich gesungen. Ich sage jetzt nicht, welcher Titel das ist und welche Band das war. Auf jeden Fall, meine Musiklehrerin war in einer nicht ganz unbekannten Band und hatte einen Hit damit. Und dann war sie weg. Nee, aber bei uns war es wirklich so, also diesen Analysequatsch, den haben wir auch gemacht, den mussten wir auch machen. Den fand ich ja noch halbwegs okay. Ich meine, Noten lesen kann ich bis heute nicht, aber sagen wir so, man konnte sich da ja wenigstens was aus den Fingern saugen. Aber wir mussten wirklich bis zur 12. Klasse hatten wir Musikunterricht und wir mussten dann wirklich auch auf Zensur singen. Und das war der absolute Hass, das war ganz furchtbar. Das finde ich ja, das geht ja gar nicht. Ich meine, der eine kann singen, der andere kann nicht singen. Jetzt sage ich mal, jetzt der eine, der nicht singen kann, jetzt kriegt der eine 4, weil er nicht singen kann. Ich meine, du kannst doch nicht von jemandem verlangen, der in die Schule geht, hier, du musst jetzt singen auf Note. Was ist das denn? Aber ich weiß auch nicht, ob das überall so ist. Also ich habe in Sachsen Abi gemacht. Wir haben ja da sowieso ein sehr putziges Schulsystem. Kann durchaus sein, dass das in anderen Bundesländern komplett anders ist. Keine Ahnung. Tja, die Sachsen, ne? Das war. Aber das war schon nach Grenzöffnung, ne? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich bin erst 28. Also ich bin erst nach der Wende. Also ich bin zwar noch vor der Wende geboren, aber so viel habe ich da jetzt nicht mehr mitgemacht dadurch. Ja, ich bin schlecht in Mathematik. Nee, aber Musik... Ja, im Musikunterricht, also Musikstücke haben wir auch immer analysiert. Da gibt's das hier, heißt das Haydn? Von Haydn ein Musikstück, das mit diesem lauten Paukenschlag? Ich weiß es nicht. Und dann. Genau, und früher Peter und der Wolf, das kennt ihr vielleicht auch noch, wobei das vielleicht auch eher so russische Prägung ist. Und was war noch? Die vier Jahreszeiten, das mussten wir uns auch anhören. Und die Moldau. Ja, genau, das war schlimm. Das war auch wie in meiner Schulzeit. Ich hatte jedes Jahr bei uns, hattet ihr jetzt auch, kennt ihr Geschichtsunterricht? Gerardo, kennst das, ne? Geschichtsunterricht. Ich habe, glaube ich, von der 5. bis zur 10. Klasse jedes Jahr haben wir Nationalsozialismus gemacht. Das war zu meiner Schulzeit noch so, das war Deutschland, das war schlecht und das hast du jedes Jahr eingebläut gekriegt. Und das Schlimme an der ganzen Sache war halt auch das, dass du zu dem Geschichtsunterricht die Parallelen in den Deutschunterricht reingezogen bekommen hast oder so. Du musstest dann nämlich diese ganzen alten, furchtbaren Bertolt Brecht Bücher lesen, sowas wie damals war es Friedrich und Mutter Courage. Kennt ihr, oder? Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, also Geschichtsunterricht stehe ich sehr, sehr gespalten gegenüber. Bei mir war es so, ich war in der 5. und bis zur 7. Klasse ungefähr fürchterlich schlecht, weil da hatten wir so diesen ganzen Quatsch, Eroberung von Amerika und Völkerwanderung und diesen ganzen Blödsinn. Und davon weiß ich nichts mehr, also wirklich gar nichts mehr. Und da hatten wir auch eine Lehrerin, die war ganz fürchterlich, die konntest du auf Kinder nicht loslassen. Und dann später hatten wir die noch in der 10. bis zur 12. Und da war die wie ausgewechselt. Also sobald die Schüler, die sie hatte, etwas älter waren, konntest du mit der Frau arbeiten. Und dann war die auch fantastisch. Und die war bei uns eine sehr weit gereiste und sehr gebildete Frau. Also menschlich ein bisschen schwierig, aber so fachlich echt in Ordnung. Und die hat sich zum Beispiel bei uns wirklich auch da eingesetzt. Wie gesagt, wir hatten halt immer noch so die Altkommunistenlehrer und so weiter und so fort, die dann natürlich auch ihren Lehrplan so gedreht haben, wie sie es gerne haben wollten. Und sie hat damals zum Beispiel viel auch eben über die Kommunisten-Gulags und so weiter uns unterrichtet, was sich sonst in der Schule keiner getraut hat. Also das fand ich dann schon wieder ziemlich geil. So, ich möchte euren Gesprächsfluss nun wirklich nicht stören, aber ich werde mich jetzt freundlichst verabschieden, weil ich habe jetzt gerade noch Besuch bekommen. Das passt auch gerade sehr, sehr gut, weil mein Nachbar schreit nämlich auch gerade, dass er zu Hause ist. Ja, Mensch, dann haben wir auch zumindest mal wieder einen kleinen Aufruf gemacht, dank Dela noch mal ein bisschen Werbung von Raucherbalkon gemacht. Und ich sage einfach, vielen Dank an Gérard, an Dela oder an Dela und an Gérard. Und wir hören uns demnächst, oder? Was jo, dann wünsche ich euch auch einen wunderschönen Abend und viel Spaß mit eurem jeweiligen Besuch. Danke. War sehr schön mit euch. Ciao. Ja, ciao.